geregelt gewesen. Doch Ausnahmen bestätigen ließ man nicht so gewesen. Und so grübelte ich nach, doch kam auf keinen Nenner. Scheinbar war ich in diesem Spiel wie der Finger. Von allen Seiten prallte nun immer mehr auf mich ein. Vielleicht wäre es ja am besten, blieb ich vorerst allein. Doch auch dieser Gedanke befriedigte mich nicht. Denn dieser Gedanke, jede Aktion in sich. Ich hab geglaubt, ich wäre endlich von einem Virus genesen. Doch Blutwerte ergaben, dies war nicht so gewesen. Und so legte ich mich an, ich hatte den totalen Hänger. Scheinbar schliefen im TV nur die gleichen Sender. Von jedem Kanal schwappte immer mehr in mich rein. Vielleicht wäre es ja am besten, schlief ich endlich mal ein. Doch auch eine Mütze voll Schlaf reichte mir ja nicht. Denn diese Mütze voll Schlaf zeigte mein Leben in mich. Ich hab geträumt, es wäre damals vieles anders gewesen. Doch Aufwachen bewies mir, das war nicht so gewesen. Und so setzte ich mich auf und stürzte dabei am Geländer. Scheinbar war ich verschwitzt an diesem Tag im Dezember. Aus Eisbohren tropfte es immer mehr aus mir raus. Vielleicht wäre es ja am besten, blieb ich vorerst im Haus. Doch auch diese Idee befriedigte mich nicht. Denn diese Idee hieß nur meine Decke und ich. Ich hab gesehen, wie die Leute auf die Matchstripes abgehen. Doch ein zweiter Blick zeigte, sie waren zu müde zum Stehen. Und so schaute ich dahin und dachte, so viele kennen wir. Scheinbar zu wenig Auge um meine großen Ränder. Ich hab gesehen, wie die Leute auf die Matchstripes abgehen. Doch ein zweiter Blick zeigte, sie waren zu müde zum Stehen. Und so schaute ich dahin und dachte, so viele kennen wir. Scheinbar zu wenig Auge um meine großen Ränder. Ich hab gedacht, ich fange an, dieses eine Buch zu lesen. Doch Gedachtes und Taten sind zwei verschiedene Wesen. Und so spielte ich Computer und zwar auch eine Weile länger. Scheinbar war ich versessen auf so ein Spiel nur für Männer. Von überall ballerte man immer mehr auf mich ein. Vielleicht wäre es ja am besten, ich ließ das hier mal sein. Doch nach diesen Gedanken befreite ich mich. Denn dieser Gedanke verschaffte mir eine klare Sicht. Ich hab gewünscht, ich wäre endlich mal auf dem Mond gewesen. Doch Raketenstarts zeigen, dies war nicht so gewesen. Und so stellte ich mir vor, über diesen zu schlendern. Scheinbar war ich begeistert von Discovery Sender. Von allen Berichten blieb nur die Hälfte geheim. Vielleicht ist es so am besten, man schaut Leute daheim. Doch auch alle der Infos befriedigen mich nicht. Ja, ich will da mal hoch als Erfahrung für mich. Ich hab gehofft, ich lande heute mal nicht unterm Dreh. Doch ein Blick nach oben zeigt, es war doch so gewesen. Und so zog ich mich hinauf, ich fühlte mich wie ein Penner. Scheinbar trank ich noch ein und checkte danach nichts mehr. Von allen Seiten redete man immer mehr auf mich ein. Vielleicht wäre es ja am besten, ihr tragt mich endlich heim. Doch ich konnte es kaum glauben, denn das macht man nicht. Scheinbar besser aufgehoben bin ich am Domino-Tisch. Ich hab gesehen, wie die Leute auf die Matchstripes abgehen. Doch ein zweiter Blick zeigte, sie waren zu müde zum Stehen. Und so schaute ich dahin und dachte, so viele kennen wir. Scheinbar zu wenig Auge um meine großen Ränder. Ich hab gesehen, wie die Leute auf die Matchstripes abgehen. Doch ein zweiter Blick zeigte, sie waren zu müde zum Stehen. Und so schaute ich dahin und dachte, so viele kennen wir. Scheinbar zu wenig Auge um meine großen Ränder. Ich hab gespürt, als wäre es schon immer da gewesen. Doch Erinnerung zeigt mir, es war nicht so gewesen. Und so schaute ich nach in meinem Kalender. Scheinbar war ich letztes Jahr viel zu oft mal Abhänger. Von allen Seiten stand immer nur chillen daheim. Vielleicht war das ja das Beste oder sag ich zu oft rein. Doch auch dieser Gedanke war nicht mehr wichtig für mich. Denn dieser Gedanke stand im vergangenen Licht. Ich hab gewusst, man sollte endlich mal über alles reden. Doch schweigen hieß nur, das war nicht so gewesen. Und so dachte ich nach, denn so sollte es nicht enden. Scheinbar war man zu verkauft, um dieses Blatt noch zu wenden. Von allen Seiten drückte uns diese Hemmung ziemlich klein. Vielleicht wär's ja am besten, wir lassen das einfach sein. Doch auch diese fünf Worte kamen irgendwie nicht. Denn mein Hals verschluckte jede Silbe an sich. Ich habe über Songs mit perfekter Produktion gelesen. Doch durch Aufnahmen bestätigen die Songs, was nicht so gewesen. So schrauben wir rum bis zum perfekten Soundständer. Scheinbar war alles davor, so wie Mikrofonständer. An allen Ecken und Enden stecken wir Kabel ein. Vielleicht klappt das ja so, und sonst lassen wir es sein. Doch auch dieser Gedanke befriedigte mich nicht. Denn dieser Gedanke hieß nur jede Aktion in sich. Gesehen, wie die Leute auf die Matchstripes abgehen. Doch ein zweiter Blick zeigte, sie waren zu müde zum Stehen. Und so schaute ich dahin und dachte, so viele kennen wir. Scheinbar zu wenig Auge um meine großen Ränder. Ich hab gesehen, wie die Leute auf die Matchstripes abgehen. Doch ein zweiter Blick zeigte, sie waren zu müde zum Stehen. Und so schaute ich dahin und dachte, so viele kennen wir. Scheinbar zu wenig Auge um meine großen Ränder. Ich hab gesehen,